Ich hatte gerade meine sechswöchige Grundausbildung bei der NVA, der Armee der damaligen DDR, überstanden. Wir waren alle in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt worden. Es ging darum, die beginnende Revolution zu kontrollieren. Aber ganz plötzlich war das, was wir zuvor verteidigen sollten, unser sozialistisches Vaterland, auf einmal auch für uns der Feind. Was dann folgte, hätte noch Monate vorher auf jeden Fall Gefängnisstrafe bedeutet. Wir verweigerten unseren Dienst. Zu meinem Glück gab es sehr viele kluge Offiziere in meiner Umgebung. 1989 war ich 19 und noch sehr zuversichtlich, dass sich vieles in meinem Land verändern kann. Ich war voller Energie und Tatendrang. Doch am 9.11. gab es für mich und meine Kollegen nur halbe Informationen. Die Grenze soll auf sein. Wir sollten mit der Waffe in der Hand gegen Westdeutsche marschieren. Der Feind war jetzt der Freund. Es war ein Tag voller Angst und Unsicherheit, weil keiner bei uns wusste, was wirklich los war.